Halleluja, geht's euch gut? Halleluja, wie gut ist das? Was so wunderbar ist. Ja, wir müssen nichts vor ihm verstecken. Wir müssen nichts vor ihm verbergen, denn es ist sowieso alles vor ihm offenbar. Haben wir gehört, jemand bei einer Reise, die meine Eltern gemacht haben, wollte einen Alkohol trinken. Genau, und ich glaube Türkei oder wo das war. Und hat er gesagt, ja, darf man aber nicht. Und er sagte, nee, aber hat er eine Decke drüber gemacht. Und dann sagt er, nee, Allah sieht ja nichts, wenn ich das unter der Decke mache. Aber die Wahrheit ist, auch was unter der Decke passiert, sieht Gott. Und das Gute ist, Gott ist kein Gott, der verdammt, sondern Gott ist ein Gott, der liebt und der natürlich überführt, wie auch vorhin, als wir dieses Lied gesungen haben, ich gehe den Weg der Liebe, dass er überführt, wenn wir zum Beispiel nicht in der Liebe waren, in unseren Gedanken oder Worten oder Handlungen oder wenn wir noch jemandem vergeben müssen. Und das ist so wunderbar, weil Gott ist wirklich Licht und wir müssen nicht unser Herz auch vor ihm verbergen, sondern wir können unser Herz vor ihm, was sowieso nicht verborgen ist, einfach sagen, ja, so ist es. Und Herr, mit deinem Licht kommst du in mich hinein, du bist schon in mir. Denn er ist das Licht der Welt. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis leben, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Halleluja. Und ich beglückwünsche dich, wenn du Jesus angenommen hast, dann hast du das Licht des Lebens. Das heißt, du bist nicht mehr in der Finsternis und du lebst nicht, das heißt wandeln auch, du lebst nicht mehr, du gehst nicht mehr jeden Tag in der Finsternis und tappst umher und sagst, oh Hilfe, wo ist der Weg? Ich sehe nichts. Das kann nicht sein, wenn wir Jesus nachfolgen. Es kann vielleicht mal sein, wenn du ein bisschen vom Weg abkommst und das ist dann ein Zeichen, wenn du merkst, oh, ich tapp irgendwie total im Dunkeln, dann werd dir wieder bewusst, ich gehe auf den Weg der Nachfolge, wo Jesus ist und da ist überall Licht. Und in mir ist auch überall Licht. Und ich bin voller Licht, weil ich habe Jesus in mir. Und ich dulde keine Finsternis. Und wenn irgendwas kommt, weil die Finsternis ist natürlich um uns rum und die Finsternis möchte gerne Eingang finden in uns durch irgendwas, was wir sehen oder hören oder ja, Gedanken. Einfach nur müssen wir sagen, nein, ich bin voller Licht, weil ich folge Jesus nach und er ist das Licht der Welt und er ist mein Licht. Und wenn ich ihm nachfolge, lebe ich von morgens bis nachts im Licht. Juhu, auch nachts. Auch nachts müssen wir uns nicht fürchten. Wir müssen nicht mehr Angst haben vor der Dunkelheit. Wie wunderbar ist das? Musst dich nicht mehr fürchten, wenn du auch einen dunklen Weg gehst. Ja, kannst auch in Sprachen beten. Halleluja, auch noch ein Schutz. Ich habe mal gehört, eine echt starke Geschichte, wo eine Frau durch einen dunklen Wald gegangen ist. Und da war ein Vergewaltiger unterwegs, also wahre Geschichte. Und er hatte schon mehrere Frauen vergewaltigt. Und sie ist da durchgegangen durch den Wald und hat einfach in Sprachen gebetet. Und ihr ist nichts passiert. Sie ist einfach da ganz friedlich durchgegangen. Und später wurde der Mann gefasst. Und es kam raus, dass der da aufgelauert hat in der Nacht. Und dann wurde er gefragt, warum er diese Frau nicht angegriffen hat. Und er sagte, wie sollte ich sie denn angreifen? Denn rechts und links neben ihr standen oder sind zwei starke, große Männer mit ihr gegangen. Hatte ich keine Chance. Halleluja. Jesus, danke. Halleluja. Also wir fürchten uns nicht. Und ich glaube wirklich an die Power von Sprachengebet auch. Reden in neuen Zungen. Es hat nicht aufgehört mit der Apostelgeschichte. Es hat nicht aufgehört mit den ersten Jüngern, sondern es ist eine Gabe, ein Geschenk Gottes an sein Leib. Und ich glaube an großen Schutz, den wir erfahren, indem wir in Sprachen, neuen Sprachen beten vor der Finsternis und dass einfach die andere Seite auch ihre Pläne nicht durchbekommt, wenn wir einfach in Sprachen beten. Halleluja, ist es gut. Wir sind geschützt, wir sind wirklich, ja, geliebt, geschützt, voller Licht. Und heißt voller Licht zu sein, heißt voller Leben zu sein. Und das ist so wunderbar. Nimm das gerade mal in Anspruch. Herr, ich bin voller Licht und ich bin voller Leben. Mein Körper ist voller Licht und voller Leben. Meine Seele ist voller Licht und voller Leben. Und auch mein Geist natürlich ist voller Licht und Leben. Und ich laufe nicht in der Dunkelheit und ich tappe nicht umher. Und es geht mir nicht so, dass ich den Weg nicht kenne, sondern ich kenne den Weg, weil du der Weg bist, Jesus. Jesus ist der Weg und wir folgen ihm nach und haben das volle Licht des Lebens in uns. Und morgens, wenn wir aufstehen, mittags an der Arbeit, du hast das volle Licht, du hast den vollen Durchblick, volle Weisheit. Das Licht Gottes gibt dir Weisheit, zeigt dir den Weg, auch für andere, wenn andere zu dir kommen. Halleluja, du bist nie allein und du bist nie in Dunkelheit, sondern das Licht des Lebens, Jesus. Das ist immer da und es leuchtet hell und es ist keine Tranfunzel und deshalb bist du auch keine Tranfunzel, sondern du bist ein helles Licht, das scheint in dieser Dunkelheit. Mach dir das bewusst, du bist das Licht, du bist nicht Finsternis und Finsternis hat keinen Raum in dir, sondern nur das Licht von Jesus hat Raum in dir und Platz in dir. Halleluja. Amen und Amen. Amen. Wir sind das Licht der Welt. Wir sind das Licht der Welt und wir sind das Salz dieser Erde. Weißt du, wir sind es, ja? Weißt du, wir sind es, nicht aus uns selber raus, sondern aus ihm, der in uns lebt. Aus ihm, der diese Quelle in uns ist, ja? Ich habe vorher im Lobpreis ein Bild gehabt von so einer Öllampe, ja? Und da ist mir irgendwie an so einer Öllampe irgendwie bewusst geworden, weißt du, wir sind wirklich dieses Licht, das brennt. Und eine Öllampe, weißt du, eine Öllampe braucht halt Öl, dass es brennt, ja? Ja, natürlich. Weißt du, eine Öllampe, wo bloß ein Docht rausschaut, da passiert nicht viel, ja? Du kannst ja versuchen, den Docht irgendwie anzuzünden, aber das funktioniert nicht wirklich, ja? Aber weißt du, wenn dieser Docht gedrängt ist, weißt du, wenn diese Öllampe gefüllt ist und dieser Docht gedrängt ist mit Öl, weißt du, dann brennt das Ganze. Dann brennt das Ganze. Und ich hatte auch so den Eindruck, wie Gott einfach bei jedem Einzelnen ein bisschen höher dreht und sagt, guck mal, schau, du kannst nur ein bisschen heller leuchten. Du kannst nur ein bisschen heller leuchten. Da geht schon noch ein bisschen mehr. Da geht schon noch ein bisschen mehr, ja. Und Gott dreht, weißt du, er dreht an diesem Rädchen, ja. Er dreht an dir und sagt, komm, schau mal, ein bisschen mehr geht noch. Ein bisschen mehr geht noch. Ja. Und, ja, wie gesagt, an dieser Öllampe, da dachte ich, weißt du, wenn du so eine Öllampe hast und du hast Schiss, dass dir das Öl ausgeht, weißt du, dann drehst du lieber ein bisschen zurück und denkst so, ja, lieber brennst ein bisschen dimmer, ja, als dass es mir irgendwann ausgeht, ja. Aber das Gute an unserem Leben und das Gute, wenn wir das Licht sind, weißt du, das Öl geht nie aus. Das Öl geht nie aus, weißt du? Diese Quelle in uns, sie ist unerschöpflich, weißt du? Sie sprudelt immer, sie sprudelt immer. Und wenn du dieses Bewusstsein in dir hast, ja, dass das Leben da ist und dass es immer raussprudelt, weißt du, dann hast du auch kein Problem damit, wenn Gott die Öllampe bei dir ein bisschen höher dreht. Sagst du, jawohl, Herr, endlich kann ich heller strahlen, endlich kann ich noch mehr Licht sein für die Welt, ja? Endlich kann ich Ecken mit meinem Licht erreichen, weißt du, die vorher noch unerreicht waren, weißt du, du hast richtige Freude dran, ja, und das Licht, weißt du, ja, das Licht strahlt durch dich raus, weißt du, und du siehst, da wird's in der Ecke hell, weißt du, und da, oh, der Raum ist ja riesig, weißt du, wenn dieses Licht beginnt zu leuchten durch dich, ja, durch dich, weißt du, Gott will durch dich leuchten. Wusstest du das? Ja? Ja, weißt du, Jesus hat es uns vorgemacht und dann hat Gott halt jetzt hier viele Öllampen positioniert. Ja? Ja? Weißt du, und wo diese Öllampen verteilt sind, da wird es hell. Wo diese Öllampen verteilt sind, da wird es hell. Weißt du, und wo wir als Christen nicht sind, da, weißt du, da findest du noch Finsternis, da findest du Dunkelheit. Da hat der Raum, da ist Raum einfach für den Teufel, wo der Teufel noch sein Unwesen treiben kann. Ja? Aber wir sagen, nicht bei uns. Ja? Nicht im Umkreis meiner Öllampe. Ja? Nicht im Umkreis meiner Öllampe. Ja? Du sagst, Herr, gib richtig Gas. Ja? Herr, dreh mich auf. Dreh mich auf. Ja? Kannst dich entscheiden. Kannst dich entscheiden. Sagst, Herr, dreh mich auf. Ich will noch heller leuchten. Ja? Mach mich wirklich zum Licht für diese Welt. Ja? Weißt du, ja, das ist das, was er mit uns vorhat. Er will uns leuchten lassen. Ja? Weißt du, wir können da kein Öl nachschieben. Weißt du, das können wir nicht. Ja? Wir können nicht Öl nachschieben. Ja? Aber wenn wir uns bewusst sind, dass das Öl eben da ist, ja, dann haben wir kein Problem zu leuchten. Ja? Weißt du, dann können wir leuchten und leuchten und leuchten. Ja? Und weißt du, Tag und Nacht und sowieso und überhaupt, überall, wo wir hingehen, weißt du, da leuchten wir. Da leuchten wir. Ja? Es ist eine Bewusstseinssache eben. Ja? Es ist eine Bewusstseinssache. Weißt du, glaubst du, dass wenn du irgendwo hingehst, dass das Licht hingeht? Ja. Ja. Weißt du, glaubst du, dass wenn du unterwegs bist bei der Arbeit, dass da das Licht hinkommt? Ja. Ja. Weißt du, das ist super, ihr glaubt das alle schon. Ja. Ja. Das ist so. Das ist so, weißt du, wir machen den Unterschied. Ja. Vielleicht nochmal kurz auf das Salz nochmal zu kommen. Ja, weißt du, das Salz gibt wirklich Würze. Ja, das Salz, weißt du, das schmeckt man. Ja, weißt du, in der Welt gibt es viele Leute, die blustern sich irgendwie auf. Ja, und das schaut irgendwie mal ein bisschen spektakulär aus, weißt du. Aber das Salz fehlt halt. Ja, das Salz fehlt halt. Aber wo wir hinkommen, weißt du, da kommt das Salz mit. Da kommt das Salz mit, weißt du, da schmecken das die Leute. Weißt du, wenn wir irgendwo hinkommen, da schmecken die Leute und die spüren das, ja. Die spüren das, sagen, Mensch, irgendwie schmeckt das anders. Das schmeckt nicht so fad, ja. Das schmeckt nicht so fad wie, was weiß ich, das, was gestern war, ja, oder was vorher noch war, sondern sie schmecken, ja. Weißt du, da ist was da. Das schmeckt gut. Weißt du, ja, das schmeckt gut, es ist würzig, ja, und das schmeckt einfach. Ja, weißt du, wir sind wirklich, ja, egal wo wir hinkommen, wir sind das Salz. Wir bringen das Salz mit, ja. Ja, Amen, Amen. Du bist das Licht und du bist das Salz. Ja, weißt du, seid ihr dessen bewusst, ja. Wenn du weißt, du bist das Salz, weißt du, da kannst du auch irgendwo hingehen und kannst sagen, jawohl, jetzt habe ich mein Salzsteuer dabei. Ja, jetzt verteile ich mal kräftig. Ja, jetzt verteile ich mal kräftig. Und du gehst an deinen Arbeitsplatz und sagst, jetzt verteile ich mal kräftig die Freude. Ja, ja, ja. Oder du sagst, oder du verteilst einfach die Liebe. Ja, gehst zu den Menschen und liebst sie einfach. Ja, weißt du, Liebe ist totale Mangelware. Liebe ist totale Mangelware. In der Welt herrscht ein total falsches Verständnis von Liebe. Ja, aber wirklich, es herrscht Mangelware an wirklich echter, wahrer Liebe. Ja, und wir haben die Liebe in uns. Ja, sie lebt in uns und überall, wo wir hinkommen, können wir diese Liebe weitergeben. Ja, weißt du, und Liebe weitergeben, da geht's nicht drum, dass du jeden irgendwie umarmst oder auch noch anfängst abzuknutschen. Ja, das ist, ja, nee, das ist, ja. Wenn Gott dir das zeigt, sei völlig frei. Aber weißt du, wenn wir auf Leute zugehen, wenn wir uns mit Leuten unterhalten, weißt du, sie spüren das, weil da ist einfach, weißt du, da kommt Wertschätzung mit, da geht einfach diese Liebe, geht einfach zu den Menschen über, weißt du, sie werden berührt von Liebe, sie werden berührt, getoucht einfach von dieser göttlichen Liebe, ja. Liebe ist, ja, ich weiß nicht, Gott ist Liebe, weißt du, Gott ist Liebe und Gott, ja, er will Ausdruck gewinnen durch dich, ja. Und ich meine, diese göttliche Liebe, die du durch uns wirkt, weißt du, ist für mich immer wieder ganz neu irgendwie so ein Phänomen. Weißt du, weil die Liebe ist stärker als alles. Als alles. Wenn dir Hass entgegenschlägt, weißt du, und egal wie heftig dieser Hass ausschaut, die Liebe in dir ist stärker als dieser Hass. Ja? Die Liebe in dir überwindet alles. Die Liebe in dir ist wirklich stärker als jede Herausforderung, die dir entgegenkommt. Ja? Also, wie Gott das macht, keine Ahnung. Aber ich weiß, Gott ist stärker. Gott ist stärker. Und wenn irgendein Hindernis kommt, dann gehe ich nicht auf diese Ebene und reagiere vielleicht irgendwie menschlich oder reagiere dann auch irgendwie mit Hass oder mit sonst oder mit Ablehnung oder keine Ahnung was, sondern ich reagiere mit Liebe. Ja, ich meine, das ist, ja, es ist vielmehr auch einfach eine Bewusstseinssache. Ja? Du kannst diese Liebe nicht menschlich produzieren, aber du bist dir dessen bewusst, dass Gott in dir lebt und dass Gott wirklich durch dich Ausdruck gewinnen will und durch dich wirklich die Menschen berühren will. Ja? Und so fließt die Liebe, so geht die Liebe, gießt sich aus. So gießt sich die Liebe aus durch dich, da wo du hinkommst, da wo du hingehst. Weißt du, macht sich die Liebe breit. Und da wird Atmosphäre verändert. Also da werden Menschen verwandelt. Da werden Menschen verändert. Ja, weißt du, wenn du sie vielleicht nur anschaust. Weißt du, durch Blicke geht Liebe über. Durch Blicke geht Liebe über. Ja, weißt du, dann sprichst du vielleicht noch mit Menschen und wechselst noch Worte mit ihnen. Weißt du, und da wird auch Liebe transportiert. Ja, weißt du, wir geben das weiter, was wir haben. Wir geben das weiter, was wir haben. Ja, du lässt das Licht leuchten. Ja, gibst die Liebe weiter, gibst die Freude weiter, weißt du, verteilst einfach großzügig das, was Gott dir gegeben hat, ja, und du leuchtest, lässt deine Öllampe brennen und sagst immer wieder, Gott, noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr, ja, lass noch ein bisschen heller leuchten, gib noch ein bisschen Gas, ja, und so gehen wir. Amen. Yes. Ja, ja, okay, mich hat's erwischt. Genau. Ja, wir sind wirklich das Licht der Welt und wir sind auch das Salz der Erde. Wir sollen es zumindest sein. Und wir haben heute viel gesprochen über Salz. Dann ist mir eingefallen, auch diese Salzseen und Salzberge, also die habe ich vor Ort gehabt auf Ibiza, wo ich gelebt habe. Und die sind einfach rein weiß und die Sonne reflektiert so stark, dass man fast gar nicht hingucken kann, praktisch. Und ich meine, das Salz tut eigentlich nichts dafür. Das ist da und lässt sich bescheinen und besteht ja auch aus Kristallen. Und die Kristalle, die sind einfach glasklar und die reflektieren einfach das Licht. Und ja, und ich glaube, wir sind einfach dieses Salz für Gott praktisch. Und die Welt ist nicht nur dunkel, also jetzt zurzeit scheint die Sonne und es ist warm und alles happy clappy, aber im Endeffekt ist es so, dass wir in der Finsternis sind und wir bewegen uns als Salz der Erde und als Licht, also Jesus ist das Licht der Welt, aber er möchte, dass wir sein Licht ausstrahlen und so bewegen wir uns eigentlich in dieser Finsternis, egal ob es jetzt Hochsommer ist und Partyzeit oder über Herbst, Winter und diesig, weil wir haben die Finsternis eigentlich überall in den Seelen und in den Firmen, in der Politik, im Weltgeschehen. Und wir machen uns das manchmal gar nicht bewusst, oder wir sind uns das gar nicht bewusst, dass wir praktisch diese Träger sind. Und ich glaube, unsere Öllampe, die füllen wir einfach, indem wir diese Gemeinschaft und Beziehung mit Gott haben und uns einfach füllen lassen. Füllen lassen können wir uns, glaube ich, einfach durch sein Wort und durch Gemeinschaft und Lobpreis. Und dann wird die Flamme praktisch automatisch stärker und brennt heller und stärker. Und das kriegen die Leute einfach mit. Also ich habe das so erlebt bei mir jetzt neulich. Wir hatten so ein Event in der Firma. Und ich dachte, da kommt so ein ganzer Trupp, der das alles aufbaut und macht. Und 100 Leute waren erwartet und dann kamen 2,5 Frauen, oder sagen wir 2 Frauen, das 2,5 darf man nicht sagen. Also es kamen 2 Frauen. Ich meinte von der Arbeitskraft her. Es war jetzt keine Gender-Aussage oder sonst irgendwas. Genau. Auf jeden Fall, ich dachte, da kommen 7, 8 Männer und Tische rumrücken und machen und tun. Und ich habe halt vor mich hingearbeitet und mein Chef meinte dann irgendwie, ach ja, also die Frauen hier, die sagen dir dann, was du alles machen sollst, oder die weisen dich dann an. So halb im Spaß, aber leider halt auch im Ernst. Und ich habe dann gesagt, ja, ich wollte sowieso gerade gehen. Nee, also ich habe dann gesagt, ja, klar. Und ja, und dann habe ich da halt so ein bisschen mitgemacht und es war halt heiß und ich habe dann irgendwie gedacht, ja, es ist heiß, wir brauchen ja auch Wasser. Und dann habe ich gesagt, ich habe da Wasser hingestellt und Gläser und so weiter. Und für mich sind das alles so Selbstverständlichkeiten und das macht man halt, vielleicht auch Erziehung oder so, so denke ich oder so. Und ganz normal, nichts Besonderes. Ja, und dann war dann der Aufbau zu Ende irgendwann, allerdings irgendwann. Und die haben sich dann so verabschiedet, ja, und vielen Dank, dass du uns so geholfen hast und so aufmerksam und was weiß ich was. Also Dinge, die eigentlich für uns manchmal selbstverständlich sind, weil wir einfach, weil das für uns praktisch normal ist, weil wir einfach geleitet sind vom Geist Gottes und weil wir das Herz Gottes mehr und mehr haben, weil wir die Menschen mit den Augen Gottes sehen und weil wir für ihn arbeiten und nicht für die Menschen und weil wir frei sind, auch von Menschenfurcht. Und ja, und so leuchtet unser Licht und so sind wir auch Salz der Erde. Und wir sind wirklich auch an dieser Quelle, die nie versiegt praktisch. Das Öl geht nicht aus und deswegen, ich glaube, wir können gar nicht selber aufdrehen. Ich glaube, wir werden aufgedreht oder wir können uns aufdrehen lassen, so muss man praktisch sagen. Gerade in dieser Zeit mit Gott und ja, sich einfach füllen lassen und im versuchen, im Geist zu wandeln. Auch mit diesem Zungengebet, das ist einfach wirklich auch ein Schlüssel, glaube ich, was Gott auch möchte, dass wir das stärker gebrauchen einfach. Weil wir werden wirklich im Gebet vertreten vom Heiligen Geist. Wir wissen manchmal nicht, was wir beten sollen. Also bei mir ist es so, dass ich manchmal denke, ja, ich bete jetzt mit Worten, weil nach dem Motto, ich blick's ja noch, strategisch und so weiter. Und dann ist Gott so gnädig, dass er mich immer in Situationen führt, wo ich denke, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Dann sage ich zum Beispiel, Gott, ich bringe dir jetzt den oder das und ich bete jetzt im Namen Jesus, weil ich genau weiß, da ist der Verstand fruchtleer im Zungengebet, also falls vorhanden. Manchmal hat man da eben nicht so viel Verstand in manchen Situationen, aber Gott ist halt wirklich allwissend und er führt und leitet uns da einfach. Genau, und das sind, glaube ich, so die Dinge, um Salz zu sein, um Licht zu sein und um das brennen zu lassen und rauszutragen, ist es praktisch so ein gnadenvoller Automatismus, wenn wir uns füllen lassen. Genau. Amen. Amen. Ja, mir ist jetzt auch eine Bibelstelle gekommen, wie wir wirklich leuchten, Licht sind, indem wir wirklich das auch tun, was im Wort steht, dass wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Ich glaube, das wird jetzt gerade in dieser Zeit sowieso immer wichtiger. Und immer wieder habe ich diesen Vers von Gott bekommen und habe gedacht, oh, jetzt hast du schon wieder nur aufs Sichtbare geschaut und dann wieder meditiert, dass es eben, habe mich wieder neu entschieden, dass ich mich eben auf das, was droben ist, konzentriere. Und ich möchte euch einfach wieder auch ermutigen, das ist wirklich Training, man muss jetzt immer wieder trainieren, aber ich glaube, das ist auch jetzt die Zeit zu trainieren, dass wir ja wirklich auf das, was droben ist, ich meine, da kommt ja so viel immer entgegen und die wollen einen immer draus bringen, habe ich so gemerkt. Aber was mir jetzt so gefällt, also wenn man dann einfach nach oben schaut und ja, Herr, bei dir ist alles gut und ich bin auch beauftragt, den Himmel auf Erden zu bringen, gell? Nicht eben das Sichtbare jetzt da groß zu machen, wo eben noch negativ ist, sondern dass man das wirklich eben auch wirklich gleich runterreißt, eben das Gute und eben, dass es sich verändert, dass es unser Auftrag ist, auch wirklich zu verändern in unserem Betrieb, da wo wir sind, im Privatleben, dass so, also wirklich, wo wir hinkommen, wir leuchten, wir sind Licht, haben wir ja gehört, gell? Und wir verändern einfach auch die Atmosphäre. Wir machen uns nicht mehr eins mit dem, was im Sichtbaren ist, was die Welt uns darbietet, das machen wir einfach nicht mehr. Genau, ich habe das so, dieses Training eben so arg auf dem Herzen, dass wir das wirklich trainieren und mal wirklich uns abends prüfen, wie viel Mal habe ich mich doch wieder ablenken lassen oder so, aber da wirklich da dran zu bleiben, wirklich dran zu bleiben auf das, was droben ist. Und da ist eben Liebe, Freude, Frieden, da ist ja alles da. Wir haben ja diese Substanz in uns und setzen das dadurch frei, indem wir uns eben mit dem beschäftigen, was im Himmel los ist. Und was auf der Erde ist, das ignorieren wir. Nur eben lassen wir uns einfach auch da vom Geist Gottes eben führen, dass wir eben das Gute, Vollkommene einfach runterholen für unsere Mitmenschen, dass sie es erkennen, es gibt auch noch was anderes, dass sie das lernen. Gestern auch so eine Arbeitskollegin so voll gehumbelt, dachte, ja, das kann man ja nicht mit ansehen. Habe ich so gesagt, komm, und habe dann die Hand aufgelegt und also die kennen mich ja da schon. Und dann habe ich gebetet, sie hat halt auch gesagt, das sind die Nerven und dachte, ja, das ist auch kein Problem für Gott. Und da hat sie dann voll gelacht und kam so eine richtige Wolke des Unglaubens mir entgegen. Und dann habe ich gesagt, so Herr, und jetzt aber erschreckt. Und natürlich, heute ist sie viel besser unterwegs gewesen. Das hat mich so gefreut wieder, gell? Dass eben, dass wir den Menschen einfach, ja, wirklich das Evangelium, wirklich die gute Nachricht wirklich bringen, dass wir nicht krank sein müssen, dass wir wirklich, ja, und Platz im Himmel kriegen, wenn wir an Jesus glauben. Ja, und dass wir auch wirklich unser, ja, das immer weitergeben, auch unser Evangelium, gell, die gute Nachricht, dass wir da wirklich dranbleiben, nicht müde werden. Auch, also gerade bei ihr, die, also da habe ich immer schon öfters betet, ist nie was passiert. Da war ich jetzt irgendwie voll übernommen vom Geist Gottes und dachte so, und jetzt probier's einfach wieder. Gell? Also hatte ich voll Lust und Tatsache ist einfach besser geworden, dass einfach Gott Menschen nie aufgibt. Das hat mich wieder so fasziniert. Egal wie hart sie sind oder so, er liebt die Menschen, er liebt sie über alles. Und wir natürlich dann auch, ne? Genau, wir lieben sie und glauben an sie, dass sie einfach zu Jesus noch kommen, auf jeden Fall. Genau, ja, genau, ja. Also wir schauen auf das, was oben ist, dann leuchten wir auch wirklich. Das ist wirklich so. Wir schauen auf das, was droben ist, gell? Okay, gut. Genau, wir sind das Licht der Welt. Wir haben es heute so oft gehört. Wir tragen wirklich das Licht in uns. Und wir haben diese Öllampe, wir haben es heute auch schon gehört. Und wir haben heute so viele Möglichkeiten erfahren, wie wir wirklich das Öl vermehren können, wie wir frisches Öl tanken können, wie wir frisches Öl anzapfen können. Und ich habe einfach einen Weg gefunden, wie ich wirklich so eine Druckbetankung bekomme. So eine geistliche Druckbetankung. Und zwar, wenn wir es einfach weitergeben. Ich finde einfach, also es ist ja auch so oft in der Bibel beschrieben, dass wenn die Leute Sachen eingesammelt haben zum Beispiel und das einfach weitergegeben haben, dann ist plötzlich mehr nachgekommen und immer mehr nachgekommen und die Behälter konnten es alle gar nicht fassen und es ist immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und so habe ich das einfach erlebt, umso mehr ich weitergebe, umso mehr bekomme ich wieder. Und es ist auch so faszinierend, einfach in diesen Zeiten, wenn wir wirklich evangelisieren gehen, wenn wir auf die Straße gehen, wenn wir die gute Botschaft weitergeben, dann, ja, du gibst einfach raus von deinem Ölkännchen und von deinem Licht, du gibst es einfach weiter und Gott füllt dich einfach. Gott füllt dich, umso mehr du weitergibst, umso mehr bekommst du und du wirst immer voller, aber es fließt immer mehr raus und es kommt immer mehr rein und es ist wirklich dieses Prinzip im Reich Gottes, wenn du wirklich mehr möchtest, dann gib mehr. Das ist wirklich im Prinzip, wenn du mehr möchtest, dann gib mehr. Und dieses Prinzip gilt für alles eigentlich. Wenn du mehr Liebe möchtest, dann gib mehr Liebe. Wenn du ja mehr Freude möchtest, dann gib mehr Freude. Wenn du ja mehr Kraft möchtest, dann gib deine Kraft ein. Und so wirklich wird Gott dich immer weiter füllen und wirklich ja, dich wirklich füllen mit allem, was du brauchst. Und es ist wirklich eine Möglichkeit, dich zu erquicken, indem du wirklich gibst. Und es ist, wenn ich morgens zum Beispiel, es war die Situation letzte Woche, ich war beim Bäcker und neben mir erzählt ein Mann der Verkäuferin, ja, irgendwie geht's nicht gut und er hat irgendwie was im Herzen und so. Und ich weiß nicht, geht's euch auch so? Dann werden meine Öhrchen immer gleich so ein bisschen größer. So, ah, no, was ist da los? Und dann hat der Mann gezahlt und ich habe schnell gezahlt und bin nicht mit daher und so. Und dann habe ich einfach gefragt, ja, ich verfolge die Menschen dann. Ist gut, wenn die was am Fuß haben, dann sind sie nicht so schnell. Nein, und dann bin ich zu ihm und habe gesagt, hey, pass auf, ich bete einfach für kranke Leute und ich glaube einfach, dass Jesus dich liebt und dich heilen möchte. Und ich möchte einfach gern für dich beten. Und der Mann war total offen und er hat gemeint, ja, er hat eben diese Herzprobleme und ich durfte ihm die Hand auflegen, durfte für ihn beten. Und die Leute, die sind so dankbar. Die sind so dankbar. Weil du gibst in dem Moment wirklich Zeit. Du nimmst dir einfach diese 5 Minuten morgens, gibst du einfach dieser Person und du fragst die Person, hey, wie geht's dir? Und du zeigst wirklich Interesse. Und weißt du, wie ist es euch so? Fragt euch jemand, wie es euch geht? Irgendwann mal. Ja, es ist wirklich. Und wie wertvoll dieses ist, dieses Geben, dieses Interessieren, dieses das Herz aufmachen, dieses Interesse zeigen, dieses Fragen, wie geht's Ihnen? Geht's Ihnen vielleicht nicht gut? Oder wenn wir jemanden sehen, der humpelt, auch ein Fremder oder der sich vielleicht irgendwo hält oder irgendwas ist, oft sieht man den Menschen ja an, wenn die Gebrechen haben, wenn die Schmerzen haben, wenn die schlecht laufen. Und es ist so. Die Menschen sind ja oft so gequält, die sind so unterdrückt, die sind so gefesselt, wirklich vom Teufel und seinen Dämonen. Und wir haben wirklich Freiheit für die Menschen. Wir können ihnen wirklich Jesus bringen. Wir können wirklich Jesus kann diese Bindungen lösen bei den Menschen und wir können ihnen wirklich dieses Licht bringen. Und deswegen wirklich, weil oft ist es, glaube ich, einfach der Heilige Geist, der unseren Blick wirklich auf die Person jetzt genau lenkt, wo wirklich humpelt oder irgendein Problem hat. Dann geh wirklich hin. Investier die 5 Minuten. Und frag und sag, hey, ich sehe, Sie haben Schmerzen. Was ist los mit Ihnen? Oder kann ich, oder ja, haben Sie irgendwie irgendwas? Und dann, die Menschen erzählen es euch auch wirklich. Die erzählen es euch. Und dann wirklich sag, Jesus möchte Sie heilen, weil Jesus möchte die Person heilen. Und sag, Jesus liebt Sie, weil er liebt Sie. Und sag einfach, Jesus, darf ich einfach die Hand schnell auflegen für Sie beten? Ich bin überzeugt, dass Jesus Sie berühren will und heilen will. Und Sie werden wirklich in 80% davon Ja sagen. Und dann tu es einfach. Leg die Hand auf und sprech wirklich ganz kurz rein. Und du musst gar keine großen Theologiestudien abgeschlossen haben. Du kannst es wirklich, lass dich vom Heiligen Geist lenken. Und ja, sprich einfach und sag, in Jesu Namen nehme ich Autorität über jede Krankheit, über diese Krankheit. Und du gehst jetzt, du verlässt diesen Körper in Jesu mächtigen Namen. Jeder Schmerz geht jetzt. Es kommt jetzt Freiheit, Beweglichkeit in Jesu Namen. Mach das ganz kurz und verkopf dich nicht. Und gib's wirklich weiter und dann, du wirst sehen, vielleicht wirst du nicht sofort was sehen, aber der Mensch hat eine Berührung vom Himmel. Der Mensch hat eine Berührung, der Mensch ist in der Dunkelheit und der hat jetzt eine Berührung vom Licht bekommen. Und das Licht ist immer stärker als die Dunkelheit. Und er hat schon mal so einen Funken bekommen. Und ich bin überzeugt, dass immer, wenn wir sowas machen, dann ist der Heilige Geist dabei. Der Heilige Geist ist dann, geht der Person nach. Und vielleicht denkt die sich, wenn die abends im Bett liegt, denkt sie, hä, was war denn das heute Morgen eigentlich für eine Aktion? Und die hat mir doch gesagt, dass Jesus mich liebt. Und wenn ich irgendwie mit ihm spreche, dann hört er mich. Und wirklich, und erachte das nicht für gering, was du tust. Weil ich hatte das auch, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt hatte, aber ich war ja in Freiburg und da gab es dann die Situation, dass wir beim Evangelisieren waren und ich hatte eine junge Frau angesprochen und diese junge Frau, und ich habe ihr halt gefragt, ob ich für sie beten kann und da hat sie gemeint, ja, sie hatte tatsächlich, Probleme in ihrem Geschlechtsorganen, genau, eine ganz junge Frau und ich habe sie einfach gefragt, pass auf, kann ich für sie beten, Jesus möchte ich heilen und sie so, ja, darf ich machen? Dann habe ich einfach gebetet, habe ich mit ihr das Evangelium geteilt, habe einfach gesagt, Jesus ist für deine Sünden gestorben und Jesus ist wirklich der Weg in den Himmel und dann fängt diese Frau an zu weinen, und ich wusste gar nicht, was los ist und dann sagt sie zu mir, sie arbeitet in einer Anwaltskanzlei und sie hat morgens den Briefkasten geöffnet und da war ein Umschlag drin, ohne irgendwas, quasi ohne Adressat, ohne Empfänger, ohne gar nichts. Sie macht diesen Umschlag auf und es war nur ein Bibelvers drin, wende dich Gott zu. Und sie kommt, und es war auf einem Volksfest-Rummel, wo das dann alles passiert ist abends, und sie hat morgens diesen Brief geöffnet und abends spreche ich diese Frau an. Das heißt, auch wenn du vielleicht nur diesen Impuls vom Heiligen Geist hast, schreib diesen Bibelvers auf den Zettel und schmeiß den irgendwo ein. Oder so, schmeiß diesen Flyer mal da rein. Oder lass den Flyer im Bus liegen. Geh den Impuls nach. Mach's einfach, weil du weißt gar nicht, was für ein kleines Rädelchen du bist in diesem krassen, großen Plan, den Gott eigentlich so geplant hat. Weil auch wenn du die Geschichten von Menschen erfährst, wie sie Jesus gefunden haben, dann finde ich das so faszinierend, wie Gott wirklich jedem Einzelnen nachgegangen ist. Wie er jedem Einzelnen wirklich auf diese Art und Weise begegnet ist, wo er steht. Und er hat so viele Sachen, also bei mir war es zumindest so, er hat so viele Sachen orchestriert und die Menschen geschickt. Und die Jutta war neben mir im Bus gesessen und hat mir ganz viel von Jesus erzählt. Und ja, Jesus hat so, ja, auf so vielen Ecken und Enden an mir gearbeitet. Und schätzt es nicht klein, wenn du ein Rädchen bist, weil du bist so wichtig, dieses Rädchen. Weil ohne dieses eine Rädchen funktioniert dieses ganze Konstrukt nicht. Ja? Also geh wirklich raus, lass dein Licht leuchten, gib dein Licht weiter und tu wirklich, was der Heilige Geist dir sagt, weil du bist so, so wichtig. Amen. Da gab es auch mal so Räder beim Hesekiel, ne, die den Thron so rum waren. Das kam mir gerade so, wo du das gesagt hast. Lobpreisräder. Ich hatte heute so ein Bild von Gott, wo Wagen kamen, also wie so eine große Presse war, wo wie so eine Feueresse war, und da waren halt so Wägen, die sind wie an so einer Linie, an so einem Seil lang gegangen, und da drin war so Feuer, also in jedem Einzelnen. So richtig große eiserne Wägen. Und da manchen ist dann nochmal so eine blaue Flamme gekommen. Also unter manchen war keine blaue Flamme und unter manchen Wegen war eine blaue Flamme. Und dann kam so als nächstes Bild wie so ein Gasbrenner oder so eine Riesenflamme, und da hat einer so ein Streichholz reingehalten. Und das ist dann entzündet. Und dann ist einfach wie so eine Hand mit dem Streichholz in Land gegangen, was ganz vertrocknet war, und das ist dann total in Flammen aufgegangen. Und dann habe ich Gott gefragt, was das eigentlich soll. Und er hat zu mir gesagt, das Feuer ist zwar schon gut am Brennen, aber da brauchst du noch mehr, da geht noch mehr Feuer. Und dann habe ich gedacht, ja, wieso ist dann das so eine blaue Flamme da drunter, unter den Wegen. Und dann hat er mich an eine Sache erinnert, wo ich früher mal erlebt habe, mehrfach, wo Lobpreis war und wo mir dann mehrfach Leute einfach gesagt haben, die ihn Geist sehen konnten, ja, wenn der Lobpreis so ansteigt, so eine hohe Intensität hat, dann wird es wie blau im Geist. Und dann habe ich gedacht, ja und? Ja, was schön, dass es so ist, aber ja und? Und heute ist mir klar geworden, was das dann eigentlich bedeutet. Ne? Also wenn jetzt unter diesen Wegen, wo eh schon Feuer ist, diese blaue Flamme kommt, das ist Lobpreis, soll das einfach symbolisieren. Und zwar einfach, diese Wegen waren anscheinend unsere Gloryhäuser. Und das einfach, Gott will, dass wir in den Gloryhäusern noch mehr Lobpreis machen. Und dass die schon in den Gloryhäusern sind, einfach da noch mehr reingehen. Und wo es noch nicht ist, dass man einfach guckt, dass man auch, wenn jetzt kein musikalischer Mensch da ist, dass trotzdem einfach alle zusammen versuchen, noch mehr Gott anzubeten, noch mehr in den Lobpreis reinzugehen, dass es noch stärker, das Feuer noch stärker wird, damit dann in dem Glory House noch mehr Feuer entsteht und dann halt alles, was Gott für den Abend geplant hat, noch mehr stärker wird. So, und dann dieser ganze Schmelztiegel, das war halt eigentlich unsere Gemeinde, ne? Also diese Dinger, die hingen ja an so einem Faden, und dieser ganze Raum, wo die drin waren, diese Schmiede, das war unsere Gemeinde eigentlich. So, und jetzt dieses Stab oder dieses Feuerzeug, dieser Streichholz, was dann in diese Gasflamme reinkam, diese Gasflamme hat auch das Feuer unserer Gemeinde symbolisiert. Und wenn wir jetzt einfach hier hinkommen im Gottesdienst oder jetzt heute Abend, einfach geistig das Streichholz, was wir haben, da reinzuhalten, volle Kanne das Feuer zu entfachen an dem Streichholz, dann mitzunehmen in unsere Gloryhäuser auch, dass es da dann auch noch mit entfacht wird. Ne? Und dann natürlich das Land drumherum anzuzünden, also dieses trockene Land, was jetzt tatsächlich auch so ist gerade, ist einfach eine Dürre, geistige Dürre. Ja, und einfach das zu entzünden. Und das machen wir ja auch, indem wir jetzt auch auf die Straße gehen, da das Evangelium verbreiten. Und dann kam zum Schluss eigentlich auch nochmal, dieses Feuer ist nicht, es ist kein Feuer, das irgendwas zerstört, sondern das ist ein Feuer wie in dem Dornbusch bei Mose, was immer brennt, was ständig da ist. Also dass dieser Lobpreis ständig brennt, dieses Feuer. Und das heißt ja auch im Hohelied, das ist wie eine, die Liebe ist wie eine Flamme Jahs. Und dass diese Flamme, dieses Feuer, diese Liebe, von der wir jetzt gerade die ganze Zeit gesprochen haben, damit einfach noch mehr angefacht wird. Und das wollte ich euch mitteilen. Halleluja. Ihr Lieben, wer von euch will mehr im übernatürlichen Leben? Halleluja. Mir ist es heute so bewusst geworden, weißt du, um im Übernatürlichen zu leben, musst du die Ebene des Natürlichen verlassen. Ja, das ist der Schlüssel, tatsächlich. Weil manche Christen wollen gerne mehr das Übernatürliche erleben, aber solange du auf der Ebene des Natürlichen lebst, kannst du nicht das Übernatürliche erleben. Sondern du kannst immer nur das erleben, gemäß der Ebene, auf der du lebst. Also wie viele von euch wollen immer noch mehr vom Übernatürlichen erleben? Das bedeutet, dass wir auf der Ebene des Übernatürlichen leben müssen. Und jetzt kommt's: was ist die Ebene des Übernatürlichen? Ich sag's dir mal so: Die Ebene des Natürlichen ist deine Sicherheitszone. Auf der Ebene des Natürlichen bewegst du dich in dem, was du gewohnt bist, bewegst du dich in dem, was für dich noch so handelbar ist, bewegst du dich einfach so gemäß dem, okay, das kannst du einordnen, das verstehst du, das passt alles irgendwie, da ist alles irgendwie am Platz. Das ist die Ebene des Natürlichen. Im Boot, genau. Es ist im Boot, das ist das richtige Bild, das hätte ich gleich auch erwähnt. Das ist das richtige Bild. Auf der Ebene des Natürlichen bist du im Boot, auf der Ebene des Übernatürlichen bist du außerhalb vom Boot. Das heißt, du hast diesen Durchbruch aus deiner Sicherheitszone heraus gemacht und bist auf eine andere Ebene gekommen. Und dieser Durchbruch aus der Sicherheitszone heraus, ich sag dir mal zwei Sachen, wie du diesen Durchbruch permanent oder immer wieder neu erleben kannst. Ich sag mal immer wieder neu, weil es muss immer wieder neu durchgebrochen werden, weil hier in dieser Welt, weißt du, es ist ungefähr so, in dieser Welt ist es wie so Schwerkraft, weißt du, die Erde zieht, ja. Du bist hier auf dieser Welt und die Erde zieht. Also gibt's immer wieder die Tendenz, dich auf diese natürliche Ebene runterzuziehen. Also was kannst du tun? Ich meine, es ist natürlich immer Gnade, total, einfach, wenn Gott das Seine dazu gibt, sodass dann einfach das Übernatürliche hervorkommt. Aber trotzdem gibt es bestimmte Dinge, wo du einfach tatsächlich dir bewusst machen kannst, ja, so will ich unterwegs sein. Und das Erste ist, so will ich unterwegs sein, möglichst jeden Tag einfach eine Zeit mit Gott zu haben, in der ich tatsächlich in oder ich sag mal so, aus der Ebene des Natürlichen ausbreche und auf die übernatürliche Ebene gehe. Ja. Was heißt das? Das heißt, dass du eben nicht nur eine Zeit mit Gott hast, in der du 3 Lieder singst und 1 Kapitel in der Bibel liest und 5 Punkte von deiner Gebetsliste abbetest und dann in den Tag hineingehst, sondern durchbrechen ins Übernatürliche heißt, wirklich das oder so zu, ich sag mal, so Gott anzubeten, so Gott zu suchen, so hineinzugehen, bis du einfach an diesem Punkt bist, wo du merkst, jetzt hat was anderes übernommen. Jetzt ist übernatürliche Offenbarung da. Jetzt ist ein Fluss vom Heiligen Geist da. Jetzt ist was auf mich gekommen. Jetzt hat sich was in mir ist aufgerührt worden, was nicht mehr diese Ebene ist, auf der ich noch zuvor war. Versteht ihr, was ich meine? Und ich glaube, wir brauchen immer wieder neu diese Entschiedenheit, wo wir sagen müssen, jawohl, ich will auf diese übernatürliche Ebene. Die Welt ist träge und jetzt ist warm draußen und dann bist du auch so ein bisschen drin und denkst so, ja, heute, ich singe meine Lieder und ich mache so mein... Und es verändert sich nichts in der Atmosphäre um dich herum, weil du diesen, ich sag mal, diesen Quantensprung nicht machst, weil du nicht aus dem Boot aussteigst in deiner Zeit mit Gott. Es beginnt tatsächlich in deiner Zeit mit Gott, aus dem Boot auszusteigen. Wo du vielleicht zwischendurch an dem Punkt bist und denkst, ich weiß gar nicht mehr, was macht Gott jetzt gerade, wie will er das jetzt machen, wie ist es? Und du presst einfach noch ein bisschen weiter und sagst, ja, und ich gehe weiter. Und was auch immer der Heilige Geist dir zeigt, tust du, du betest in Sprachen, du preist den Herrn, du kniest dich nieder, du weinst vor Gott, du lachst vor Gott, was auch immer, du gehst einmal auf dein Sofa hoch und springst wieder runter oder keine Ahnung, was auch immer der Heilige Geist dir zeigt, einfach bis tatsächlich diese natürliche Zone verlassen ist und Gott hat übernommen. Halleluja. Ich bin begeistert über eure Reaktion, weil ich merke daran, dass ihr wisst, wovon ich rede und das ist schon mal viel wert, weil viele Christen wissen jetzt wahrscheinlich in dem Moment noch erstmal gar nicht, wovon ich rede. Oder sie hören es zum ersten Mal und denken, aha, okay. Ja, tatsächlich. Es gibt diese Ebene des Übernatürlichen, die für uns ständig zugänglich ist, diese Ebene der Übernahme von Gott, aber wir müssen entschieden sein, dahin zu kommen. Das ist nicht Tradition, das ist nicht Gewohnheit, das ist nicht Sicherheitszone. Und dann, wenn Gott übernommen hat in unserem Leben und wir einfach diese andere Substanz auf uns haben, dann ist das Zweite, was wichtig ist, und das haben wir heute Abend schon ein paar Mal gehört, das Zweite, was wichtig ist, wir müssen entschieden sein, gemäß dem zu handeln, was sich in uns bewegt. Das heißt, wir müssen es sozusagen nehmen und umsetzen oder weitergeben, was auch immer der Heilige Geist von dir will. Ja? Die Offenbarung, die du empfängst, du musst sie weitergeben. Prophetische Worte zum Beispiel. Also, du darfst dich nicht wundern, wenn Gott dir keine prophetischen Worte mehr gibt, wenn du nie irgendeins weitergibst. Warum soll er dir ständig Offenbarung geben, prophetische Worte, wenn du nichts damit machst? Ja? Du darfst dich nicht wundern, wenn Gott keine Kranken mehr heilt durch dich, wenn du nie für Kranke betest oder aufhörst, für Kranke zu beten. Du darfst dich nicht wundern, dass du nichts Übernatürliches, keine übernatürliche Führung Gottes erlebst, wenn du in deinem Alltag nie aus deiner Sicherheitszone raustrittst und sagst, so, okay, jetzt lasse ich einfach mal das Evangelium einfließen. Oder jetzt biete ich diesen Menschen einfach an, für ihn zu beten. Ja? Jetzt gehe ich raus aus meiner Sicherheitszone und tue etwas, was ich vielleicht sonst nicht tun würde in meiner natürlichen Ding, Bequemlichkeit, verstehst du? Das Übernatürliche beginnt, wo du aus dem Boot aussteigst. Nicht vorher. Du kannst machen, was du willst. Manche Christen, die beten und die sagen, ja, wir fasten für Erweckung und wir beten, dass der Heilige Geist fällt und so weiter. Aber ich sagte, du kannst lange beten und warten, dass irgendwas vom Himmel runterfällt, wenn du nicht bereit bist, aus dem Boot auszusteigen und dich zu bewegen mit Gott aus deiner Sicherheitszone heraus, sodass sich's halt vielleicht mal ein bisschen flatterig anfühlt. Was? Dann passiert nicht viel. Aber wenn du dich entscheidest und sagst, jawohl, zum Beispiel jetzt am Samstag haben wir Einsatz in Stuttgart auf dem Schlossplatz. Weißt du, vielleicht warst du noch nie bei so einem Einsatz dabei, dann ist dein erster Schritt aus dem Boot raus, jawohl, ich bin dabei. Und wenn du schon dabei warst und bisher bist du immer nur an der Seite gestanden und hast still in Sprachen gebetet, sodass keiner gemerkt hat, dann ist vielleicht der nächste Schritt, dass du sagst, okay, diesmal Was weiß ich, mache ich mal eine Umfrage. Wir haben ja diese Umfragen, wo man Leuten Fragen stellt und die dann dazu hinführen, ob sie Gebet brauchen. Dann mache ich einfach mal eine Umfrage mit den Menschen. Ja, ich gehe den nächsten Schritt. Ich gehe einen Schritt weiter aus meiner Sicherheitszone raus. Wenn du schon total firm bist, ständig sowieso den Leuten von Jesus erzählst, dann solltest du vielleicht mal den Schritt gehen und sagen, okay, dann predige ich mal auf der Straße. Oder gebe ich ein Zeugnis auf der Straße. Verstehst du? Aus der Sicherheitszone raus. Das setzt das Übernatürliche frei. Halleluja. Amen. Das machen wir. Huh? Halleluja. Ich frage nochmal, wie viele von euch wollen das Übernatürliche mehr erleben? Okay, es geht raus aus dieser Sicherheitszone. Weißt du, ich glaube, das ist mir so bewusst geworden, ich glaube, selbst jemand wie der Apostel Paulus, der nun wirklich die Dimension des Übernatürlichen kannte, aber selbst der Apostel Paulus war nicht immer gleich stark im Übernatürlichen unterwegs. Sonst würde es zum Beispiel nicht heißen in Apostelgeschichte 19,11 in Ephesus, wo es dann heißt, und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Apostels Paulus, indem sie sogar die Tücher und Kleidungsstücke von ihm nahmen und sie legten sie auf die Kranken und die Kranken wurden gesund und die Dämonen fuhren aus. Das war offensichtlich, selbst für die Verhältnisse des Apostels Paulus, war das ungewöhnlich. Aber weißt du, was ich glaube, was passiert ist da in Ephesus? Paulus ist in Ephesus, er war in Ephesus eine ziemlich lange Zeit für seine Verhältnisse, glaube ich 1,5 Jahre war er dort in dieser Stadt. Und ich glaube, er ist tatsächlich in eine andere Dimension durchgebrochen. Und wie ist es passiert? Er ist da hingekommen, er ist aus seiner Sicherheitszone raus, hat das Evangelium gepredigt, es hat erstmal großen Aufruhr gegeben, Spaltung, alles mögliche, Chaos, er ist einfach weitergegangen und hat gesagt, so, hier bleibe ich, hier breche ich weiter durch, hat weiter das Evangelium gepredigt, hat für die Kranken gebetet und irgendwann mal war so eine Dimension da war so ein Fluss drin, dass sie tatsächlich, dass der Glaube so hoch war, das heißt ja dann, die ganze Provinz Asien hat das Evangelium gehört, nur aus dieser Schule des Tyrannus, von wo aus er das Evangelium gepredigt hat. Weißt du, irgendwann mal war es so, er musste nur noch weiter da drin gehen. Er musste nur noch einfach da drauf bleiben. Er musste nur noch einfach in dieser Dimension bleiben und dann, wumm, da ein Kranker geheilt, da ein Dämon ausgewandt, da. Also es gibt diesen Fluss. Aber dann wieder, nach 1,5 Jahren, klar, der Heilige Geist hat ihn weitergeführt. Paulus ist einfach aus Ephesus weitergezogen, in eine andere Stadt gegangen. Er musste wieder neu durchbrechen. Wieder neu auf diese Ebene, zwischendurch, die ganze Reise über, vielleicht auch anstrengend, Fahrt, immer Ablenkung, nicht ständig Kranke heilen, nicht ständig Gebundene befreien, sondern einfach auch sich um die natürlichen Dinge kümmern. Paulus war ja auch Zeltmacher, also hat vielleicht wieder ein bisschen mehr das Natürliche gezogen. Und dann musste er wieder durchbrechen. Aber weißt du, wenn du durchgebrochen bist, dann ist da ein Fluss. Und diesen Fluss musst du nur noch am Laufen halten. Und deswegen, ich ermutige dich, weißt du, wenn du schon länger nichts Übernatürliches mehr erlebt hast, dann steig wieder neu aus dem Boot aus und schau, dass du wieder an den Fluss anschließt. Wenn du schon für Kranke gebetet hast und sie sind gesund geworden, dann bet weiter für die Kranken. Pass auf, dass du nicht rauskommst aus dem Fluss, sondern dass du drin bleibst in diesem Übernatürlichen. Also es ist, ja, es gibt sicherlich Phasen, wie gesagt, auch bei Paulus gab es Phasen, aber weißt du, du kannst anschließen auch an Phasen, die du schon mal hattest. Ich glaube, Paulus hat immer wieder, weißt du, Paulus musste immer wieder da durchbrechen, weil ich meine, es war ein Apostel, der musste immer wieder, das war ein Pionier, das heißt, er hat immer wieder von Null angefangen, der ist in lauter Städte gegangen, wo noch nie das Evangelium gepredigt war. Also, weißt du, da war es nicht so, dass er, weiß ich nicht, neu nach Korinth kam und dann war um ihn herum schon ganz klar die Atmosphäre, die Leute haben gesagt, ach, der Paulus in der Stadt, super, wir bringen unsere Tücher, da sollen wir die Hände drauflegen, die werden alle gesund und so weiter. Die wussten ja noch gar nicht, was Gott tun kann. Der musste da erst durchbrechen. Und so ist manchmal auch bei dir. Morgens, wenn du aus dem Bett steigst, ist noch nicht vielleicht immer gleich sofort der Himmel gefühlt offen und die Atmosphäre, die Engel steigen auf und nieder und so weiter. Also musst du einfach durchbrechen in diese Atmosphäre hinein. Und wenn du dann im Tagesablauf bist, weißt du, dann musst du dir bewusst machen, jawohl, ich bin ein Übernatürlicher. Ich ergreife die Gelegenheiten. Ich gehe auf dem Wasser. Ich entscheide mich wirklich, die Dinge zu aktivieren, die Gott gesagt hat, dass ich sie habe. Passivität setzt das Übernatürliche niemals frei. Sondern du musst aussteigen aus der Sicherheitszone. Deswegen, ich ermutige dich, lass uns wirklich beten zusammen, vielleicht zum Schluss, dass wirklich, wie viele von euch wollen das, dass wirklich dieser Geist der Kühnheit da auch auf uns noch stärker kommt? Wie viele wollen da eintreten? Weißt du, es ist eine Entscheidungssache. Es ist eine Entscheidungssache. Komm, lass uns mal aufstehen zusammen. Halleluja. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Herr, dass du wirklich dieses übernatürliche Leben für uns vorbereitet hast, Herr. Herr, die vorbereiteten Werke, damit wir nur in ihnen wandeln brauchen, Herr. Wir danken dir dafür, Herr. Und Herr, wir wollen einsteigen, Herr, in all das Übernatürliche, was du für uns vorbereitet hast, Herr. Wir wollen einsteigen, Herr, in die vorbereiteten Wunder. Wir wollen einsteigen in die vorbereiteten Heilungen, in die vorbereiteten Lebensveränderungen, Herr, in die vorbereiteten prophetischen Momente, Herr, und übernatürlichen Ereignisse, Herr. Wir wollen da einsteigen, Herr. Und so sagen wir, Herr, wir entscheiden uns, Herr, immer wieder neu, Herr, aus dem Wasser, aus dem Boot auszusteigen, auf das Wasser zu steigen. Komm, triff einfach mal die Entscheidung, auch du über Livestream, tritt einfach mal einen Schritt raus. Sag, aus dem Boot auf das Wasser. Halleluja. Aus der Sicherheitszone, aus dem Gewohnten in das Ungewohnte. Herr, hier sind wir im Ungewohnten. Halleluja. Und wir sagen, wir fühlen uns wohl darin, Herr. Wir fühlen uns wohl im Ungewohnten, Herr. Wir fühlen uns wohl auf dem Wasser. Wir entscheiden uns, wir fühlen uns wohl, auch wenn es manchmal, wo wir denken, ha, was wird es jetzt? Herr, wir entscheiden uns, es zu genießen. Halleluja. Entscheide dich, es zu genießen, auf dem Wasser zu gehen. Amen. Das ist das Entscheidende. Halleluja. Halleluja. Sprich mir einfach mal nach. Sag, danke, Vater, dass du auf mir bist mit deinem Geist. Dass du in mir bist mit deinem Geist. Und dass dein Geist auf mir ist, damit ich das Übernatürliche erlebe. Ich bin entschieden, im Übernatürlichen zu gehen. Jenseits vom Boot. Jenseits von meiner Sicherheitszone. Heiliger Geist, ich lade dich ein, mich zu führen und zu leiten. Jeden Tag neu. Raus aus meiner Sicherheitszone und in diese Dimension auf dem Wasser. Da, wo das Übernatürliche natürlich ist. So, dass von mir gesagt werden kann. Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott im Leben und durch das Leben von Manuela und Marina. Und jetzt kannst du deinen Namen einsetzen. Halleluja. Durch das Leben von Georg. Halleluja. Ungewöhnliche Wunderwerke. Oh, ungewöhnliche Wunderwerke. Vorbereitete Wunderwerke. Übernatürliche Wunderwerke, Herr. Jeden Tag neu für uns, Herr. Oh, wir ergreifen es. In Jesu Namen. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und Heiliger Geist, ich bitte dich noch für jeden Einzelnen von uns, dass du uns immer wieder daran erinnerst, Herr, den Fluss am Laufen zu halten, Herr. Den übernatürlichen Fluss in unserem Leben am Laufen zu halten. Also du hast die Verantwortung, ob der Fluss abbricht, ob es nachlässt oder ob es wieder stärker wird, ob es wieder zunimmt, ob es wieder eine neue Welle gibt in deinem Leben von übernatürlichem Wirken. Du hast die Verantwortung. Halleluja. Er gibt seine Gnade dazu, aber du entscheidest dich. Halleluja. Er ist mehr als bereit. Weißt du, er will so gern, dass wir im Übernatürlichen leben. Oh, Halleluja. Oh, ich spüre das. Also jeder Einzelne von euch, ich kann das so spüren irgendwie um mich herum. Da ist so ein übernatürliches Potenzial um mich herum. Das ist der Hammer, weißt du. Lauter übernatürliche Weltveränderer. Söhne und Töchter Gottes, die Gott bestimmt hat, diese Welt zu verändern. Söhne und Töchter Gottes, durch die Gott Wunder wirken will, Heilung bewirken will, Menschen zu Jesus führen will. Halleluja. Oh, neuer Strom bei dir in der Praxis. Ein neuer Strom von Menschen, die reingezogen werden ins Reich Gottes. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Es ist um uns herum. Es ist um uns herum. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr. Bei jedem Einzelnen von uns, Herr. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Und wir beten auch, Herr, am Samstag auf der Straße, Herr. Danke, Herr, für vorbereitete Werke, Herr. Danke für übernatürliche, ungewöhnliche Wunderwerke, Herr, die du vorbereitet hast, Herr. Danke, Herr, für deine Söhne und Töchter, Herr, die du freisetzt, Herr, in Kühnheit, Herr. Einen Schritt nach dem anderen. Weißt du, das ist auch wichtig. Fühl dich nicht minderwertig oder so, wenn du sagst, ja, für mich ist schon ein großer Schritt, überhaupt dabei zu sein. Dann super, weißt du, dann sei einfach dabei. Niemand macht dir einen Druck für irgendwas oder so, sondern lass dich wirklich vom Heiligen Geist führen. Aber geh den Schritt, der für dich jetzt wichtig ist, damit du einen Schritt aus der Sicherheitszone rausgehst. Halleluja. Der Heilige Geist wird es dir zeigen. Weißt du, wenn es gerade sich so ein bisschen so brrrr anfühlt, weißt du, dann ist genau richtig. Dann ist heiß, verstehst du? Dann ist nicht nur, oh ja, jetzt machen wir das halt auch mal wieder. Nein. Ja, weißt du, das ist eine Substanz. Das ist eine Substanz. Und du nimmst sie auf, indem du schon dich morgens entscheidest und sagst, jawohl, ich gebe mich nicht zufrieden, ich steh nicht auf aus meiner Zeit mit dem Herrn, bis ich nicht weiß, wow, da ist etwas auf mir, was anders ist. Halleluja, da ist eine übernatürliche Substanz auf mir. Da ist einer mit mir, der mich führt und leitet. Weißt du, Jesus ist auferstanden. Halleluja, das ist einfach die Grundannahme. Du gehst davon aus, weißt du, er lebt. Halleluja. Oh, ja. Also, mit diesem Bewusstsein musst du ihm begegnen. Mit diesem Bewusstsein musst du Jesus begegnen, dass er lebt. Also, wenn er lebt und sein Geist hier ist, er hat seinen Geist gesandt, dann will er durch seinen Geist tatsächlich zu dir reden und will Dinge in deinem Leben tun, die übernatürlich sind, weil er lebt ja. Verstehst du? Er ist nicht ein Ritual, er ist nicht eine Religion, sondern er ist eine Person und er möchte in deinem Leben real wirksam werden. Halleluja. Mit nichts weniger solltest du dich zufrieden geben. Amen. Wenn du morgen früh aufstehst, sagst du, okay, ich mache mir bewusst, Jesus lebt, sein Geist ist ausgegossen, er ist hier, also möchte er mir und möchte ich ihm jetzt begegnen, einfach auf dieser Ebene und mit nichts weniger gebe ich mich zufrieden. Halleluja. Und er wird dir Dinge zeigen, er wird Dinge zu dir sagen, er wird Dinge dir prophetisch offenbaren, er wird Dinge dir evangelistisch offenbaren, er wird dir Zuteilung geben für Wunder, für Heilung, für was auch immer du brauchst, übernatürliche Weisheit für deine Arbeit, übernatürliche Erkenntnis in Bezug auf die Menschen um dich herum, übernatürliche Klarheit, Führung, Leitung, alles ist da. Halleluja. Danke, Jesus. Amen, Amen, Halleluja. Preist den Herrn.